Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Sternzeit. 19. Mai. Enge Begegnung der besonderen Art. Die Sonne ist unser nächstgelegener Stern. Gut 8 Minuten braucht das Licht von dort bis zu uns. Der zweitnächste Stern, Proxima Centauri, ist dagegen fast 270.000 Mal weiter entfernt, etwa 4¼ Lichtjahre. Entsprechend endet der Einflussbereich der Sonnenanziehung irgendwo zwischen uns und Proxima Centauri. Und alles, was näher an der Sonne ist, wird von ihrem Schwerefeld beeinflusst. Das gilt auch für die vielen Milliarden Kometenkerne, die weit jenseits der Neptunbahn in der Ortschen Kometenwolke das Sonnensystem nach außen abgrenzen. Zumindest normalerweise. Gelegentlich kommt ein Stern der Sonne aber auch deutlich näher und wirbelt dann Teile der Ortschen Wolke durcheinander. Zuletzt dürfte dies vor rund 70.000 Jahren der Fall gewesen sein, als ein kleiner roter Zwergstern, ähnlich Proxima Centauri, in einer Entfernung von weniger als 0,6 Lichtjahren an der Sonne vorbeizog. Entdeckt wurde dieser Stern, der sich mittlerweile wieder auf rund 20 Lichtjahre entfernt hat, vom Potsdamer Astronomen Ralf-Dieter Scholz in Daten des Infrarotsatelliten WISE. Spanische Astronomen konnten nun zeigen, dass die extrem langgestreckten Ellipsenbahnen etlicher Kometen heute noch eine auffällige Konzentration auf den Punkt besitzen, an dem dieser kosmische Eindringling der Sonne am nächsten kam. Gesehen hat ihn damals vermutlich niemand, denn selbst in einer Entfernung von 0,6 Lichtjahren war er zu schwach, um für das bloße Auge sichtbar zu sein. Das war noch einmal Ruben González und hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil der Radio Nacht Jazz, heute mit einem Führer durch die afro-kubanische Musik und dazu begrüßt ihn noch einmal Karl Lippegaus. Ruben González lebte eine Zeit lang in Panama, aber dann kam er zurück nach Kuba. Das hat er mit dem Posaunisten gemeinsam, den wir gleich hören werden. Es zog sie immer wieder zurück nach Kuba. Ruben lebte oder liebte das Reisen, zu Hause herumhocken, war ihm immer ein absoluter Greuel. Als der Gitarrist Ray Kuda nach Kuba kam, lebte Ruben González seit ein paar Jahren zurückgezogen von der Musikszene und besaß nicht mal mehr ein Klavier. Sein Spiel aber wurde eine Hauptattraktion beim Buena Vista Social Club und versetzte das Publikum weltweit in helle Begeisterung, zum Beispiel in der Carnegie Hall, wo ein fantastisches Live-Doppelalbum entstand. Auch mit den Afro-Cuban All-Stars war er erfolgreich und mit 77 Jahren nahm er ein Album für das britische Label World Circuit auf. Fidel Castro 1959 an die Regierung in Kuba kam, da blieb er im Land, im Gegensatz zu vielen anderen großen Musikern, die in die USA emigrierten. Ich spreche von dem Posaunisten Generoso Jiménez García, 1917 bis 2007. Er kam aus einer sehr musikalischen Familie, wie viele dieser hervorragenden kubanischen Musiker. Sogar seine Töchter lernten Posaune spielen. Descarga, spanisch für Entladung, ist das kubanische Pendant zur Jam-Session im Jazz. Man findet zum Beispiel wie hier ein zündendes Bassriff, das hat Cachaito erfunden in diesem Fall, und darüber improvisieren dann die anderen Musiker. In der typischen Polyrhythmik der Kubaner, dem eng ineinander verzahnten Spiel aller Instrumente. Rumba leitet sich vom Guaguancó her, der wiederum weit zurückreicht, viele hunderte von Jahren, als die Spanier zum ersten Mal die Flamenco-Musik nach Kuba brachten. Und dieser spanische Stil, vermischt mit den Rhythmen der Afrikaner, auf Trommeln geschlagen, führte zu den frühen Formen des Rumba. We'll be right back. Das war Jamming in Nijmegen von Jesus Alemanis Cubanismo aus ihrem Album Reinkarnation. Auch schon wieder 20 Jahre alt ist diese Platte, klingt aber so, als sei sie erst gestern eingespielt worden. Oscar Hieruelos in seinem Roman Mambo Kings. Das Wort Rumba bedeutet Herrlichkeit. Die Sklaven, die als erste tanzten, wurden normalerweise über Nacht an den Knöcheln angekettet, also waren ihre Bewegungsmöglichkeiten beschränkt. Wenn sie Rumba tanzten, geschah das mit viel Bewegung in den Hüften und wenig in den Füßen. Das ist der echte Rumba aus dem 19. Jahrhundert mit Trommeln und Stimmen und Melodien, die gleichzeitig spanisch und afrikanisch klingen. Aber was ist nun das Afrikanische daran? Das Afrikanische klingt für mich immer wie der Singsang von Leuten im Wald oder wie Rufe über einen Fluss. Diese Rumbas wurden zunächst nur mit Trompeten und Trommeln gespielt. Wenn ihr aber moderne Musik hört und darin kommt eine Improvisation an den Trommeln vor, eine Descarga, dann heißt das der Rumba-Teil. Jedenfalls wurden diese Rumbas im 19. Jahrhundert allgemein beliebt. Die kleinen Militärkapellen in den Städten auf Kuba haben ihre Faden, Walzer und Militärmärsche immer mit Rumba-Rhythmen gewürzt, damit die Leute richtig loslegen konnten. Und dieses Loslegen, das brauchte man ihm nicht zweimal zu sagen, dem fabelhaften Pianisten Alfredo Rodriguez. Molina. Tocan a sol y en la letra, Orisa Guaya la bella oré. Ah! Klassiker aus dem Kuba der 60er Jahre, Yoyabo mit dem Orchester Riverside. Und davor hörten wir Ocana Sordi, gespielt von Los Guaracheros de Oriente. Lange Zeit gab es kaum Bücher über Afro-Cuban Jazz. Eines der Referenzwerke war ein Buch von John Storm Roberts. Es heißt Latin Tinch. Darin lesen wir, die Musik Lateinamerikas ist so variiert, wie man es erwarten würde von einem Kontinent mit fast 30 Ländern. Sie benutzen unter anderem zwei europäische Sprachen, die drei Kulturen umspannen, europäisch, afrikanisch und amerindianisch. Brasiliens europäischer Kulturanteil war portugiesisch, das übrige Lateinamerika sprach Spanisch. Im 19. Jahrhundert waren auch französische und italienische Musik sehr einflussreich in Südamerika und im 20. Jahrhundert die US-amerikanische Musik. Selbst Länder mit gemeinsamen musikalischen Einflüssen machen davon unterschiedlich Gebrauch. Die aus all dem resultierende Einheit in der Vielfalt ist außergewöhnlich. Selbst das kleinste Land hat seine klar definierte musikalische Kultur. Das reicht von den einfachsten Folkmusik-Idiomen bis zu nationalen Konservatoriumsstilen. Aus einer etwas anderen Perspektive betrachtet, repräsentieren all diese Musiken Versionen von einem kulturellen Mix, obwohl nicht alle Elemente gleich verteilt sind oder überhaupt präsent in jedem Land sind. In der kubanischen Musik finden sich keine Spuren der indigenen Völker Amerikas. Andererseits haben die Andenregionen einen geringen afrikanischen Musikanteil. Aus dem Album A Carnival of Cuban Music des amerikanischen Rounder Labels. Hier noch einmal Arsenio Rodriguez an der Gitarre mit Bruca Manigua. Trotz des musikalischen Reichtums haben wenige Latin-Stile die Musik in den USA mitgeprägt, schreibt John Storm Roberts. Ausgenommen populäre Musik aus den Großstädten. Die dauerhaftesten Einflüsse kamen aus Kuba, Brasilien, Argentinien und Mexiko. Und von denen ist die Bedeutung der kubanischen Musik am größten gewesen. Nicht direkt, sondern mehr indirekt durch die Musik der anderen drei. Die Musik Kubas

amigo. Vamos a romperlo, vamos a romperlo, vamos a romperlo. Que si no tiene agua ni masa en él, algo tendrá. Que si no tiene agua ni masa en él, algo tendrá. Ay, mira, nena linda, mi coquito, a ver qué cosa tendrá. Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá. Hay cosa buena, trae tu coco, ay, trae tu coco pa' acá. Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá. Y dame rompe, y dame rompe, y dame rompe, y dame rompe, y dame el mamá. los pollos no valen nada. Die 40er Jahre, ein goldenes Zeitalter der kubanischen Rumba. Das war das Orchester Casino, bis zu den Nachrichten noch etwas traditionelle Musik und dann der dritte Teil der Radio Nacht Jazz.